Der Stellvertreter. Nach dem Drama von Rolf Hochhuth. Bearbeitung Hermann Naber. Regie Erwin Piscator. An einem Spätnachmittag im August 1942 verschafft sich in der apostolischen Nunziatur in der Berliner Rauchstraße ein ungebetener Besucher Zugang zu seiner Exzellenz, dem Nuntius Cesare Orsenigo, höchstpersönlich. SS-Obersturmführer Kurt Gerstein. Seinen Namen hat die israelitische Gemeinde in Paris später auf ihren Gedenkstein gesetzt. Für die Opfer des Faschismus. Ein Mann, der dem englischen Historiker Gerald Reitlinger zufolge wohl die erstaunlichste Mission des Zweiten Weltkriegs gehabt hat. Bei Kriegsende verschwand er, nachdem er den Alliierten einen detaillierten Bericht über seine Tätigkeit übergeben hatte, spurlos in einem Pariser Gefängnis. Seine Exzellenz Orsenigo wurde von Ernst Freiherr von Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt bis Frühjahr 1943, dann Hitlers Botschafter beim Heiligen Stuhl, ein real denkender Milanese genannt, der es gern vermied, ausweglose Differenzen der Kurie mit dem Dritten Reich ins Grundsätzliche zu steigern. Orsenigos Teegast ist Ricardo Fontana, ein junger römischer Jesuit, der eben in diesem Sommer 42 in diplomatischem Auftrag in der Berliner Nunziatur weilt. Sein Einsatz für die Verfolgten und sein Opfergang für die Kirche sind freie Übertragungen der Taten und Ziele des Berliner Dompropstes Bernhard Lichtenberg, der öffentlich für die Juden betete, zu Gefängnis verurteilt wurde und den Schergen Hitlers die Bitte vortrug, im Osten das Schicksal der Juden teilen zu dürfen. Die Erfüllung dieses Anliegens wurde Lichtenberg zugesagt. Ihn beschäftigte übrigens die Frage, wie der Papst zu diesem Vorhaben stehe. Doch wurde Lichtenberg dann nicht nach Osten in ein Ghetto gebracht, sondern nach Dachau abgeschoben. Er starb unterwegs 1943, vermutlich eines natürlichen Todes. Der Respekt der Henker vor dem öffentlichen Ansehen dieses Geistlichen ließ es ihnen geraten erscheinen, seine Leiche freizugeben und einigen tausend Berlinern zu erlauben, dem Begräbnis beizuwohnen. Exzellenz Orsenigo und Ricardo befinden sich, über einen Berliner Stadtplan gebeugt, im Empfangszimmer der Nunziatur. Sehen Sie, und hier die Hedwigskirche. Vor 10 Jahren hatten wir nur 44 Kirchen hier in Berlin, mit Ausnahme, versteht sich, der Klosterkapellen. Nebenbei, die Juden hatten fast die gleiche Anzahl Synagogen. Jetzt gibt es keine einzige Synagoge mehr. Könnten Herr Exzellenz da nicht vermitteln? Als Nuntius bin ich dazu nicht befugt. Interveniere ich exempli causa gegen Unrecht im geteilten Polen, so werde ich von Herrn von Weizsäcker höflich hinaus komplimentiert. Nicht zuständig. Für Juden könnte ich doch nur sprechen, wenn sie getauft sind und... Ah, der Bruder selbst bringt uns den Tee. Schön, danke. Exzellenz, war noch wieder gar zu starkes, bitteschön. Da wäre Wasser. Danke, danke. So, den Stadtplan schenke ich Ihnen. Jeder meiner Mitarbeiter erhält den Plan der Reichshauptstadt, damit Sie als Fremder sich hier nicht verlaufen. Herzlichen Dank, Exzellenz. Hatten Sie keine Angst, jetzt nach Berlin zu kommen? In Rom waren Sie vor Bomben sicher. Hier haben wir jede Nacht Alarm. In meinem Alter, Exzellenz, lebt man als Priester zu gefahrlos. 27 Jahre und schon Minutant. Sie bringen es weit, junger Freund. Aber Exzellenz. Es gilt als außerordentlich, dass seine Heiligkeit mit 26 Jahren schon Minutant gewesen ist. Exzellenz, müssen bedenken, ich habe den passenden Vater. Nicht so bescheiden. Wären Sie nichts als der Protégé Ihres verehrten Vaters, so hätte Sie der Kardinal niemals ins Staatssekretariat berufen. Bitte, der Tee. Danke, Exzellenz, danke. Ist seine Heiligkeit noch immer so schlecht, auf mich zu sprechen? Aber Exzellenz, niemand spricht schlecht. Nun, das wissen Sie doch auch, dass ich in Rom längst persona non grata bin. Man stellt es sich im Vatikan wohl leichter vor, als es ist, den Heiligen Stuhl hier in Berlin. Der Papst muss wissen, was er will. Frieden mit Hitler a tout prix oder Lizenz für mich, prohibitiv gegen diese Verbrechen, entschieden aufzutreten. Was, lieber Freund, erwartet Rom? Ach, Ich hätte längst demissioniert. Exzellenz halten aber nicht dafür, das Konkordat mit Hitler aufzukündigen. Jetzt nicht mehr. Wohl war der selige 11. Pius dazu bereit. Nicht er, sondern der Kardinalstaatssekretär Pacelli war es, der, wie übrigens auch Mussolini, auf schnellen Abschluss eines Konkordats mit Hitler-Deutschland drängte. Und seit dem Tode des alten Papstes, seitdem Pacelli ihm als 12. Pius gefolgt ist auf dem Stuhle Petri, seitdem hat Herr Hitler ja manche Maßnahmen sistiert, die seine oft sehr dummen Domestiken gegen uns ergreifen wollten. Er steht äußerlich neutral zur Kirche, korrekt wie Marschall Göring. Herr Goebbels, sein Propagandamann, ist sogar entgegenkommen. Warum auch nicht? Gerade jetzt, wo Bischöfe in halb Europa für Hitlers Kreuzzug gegen Moskau werben? Glauben, Exzellenz, nicht fürchten zu müssen, dass Herr Hitler die Kirche nur für die Dauer seines Krieges respektiert. Wer weiß. England und die USA zwingt er nicht in die Knie. Auch nicht, wenn er im Kreml residiert. Ja, aber Exzellenz, wenn er Russland geschlagen hat, ist er jedenfalls wirtschaftlich ganz unangreifbar. Sachte, junger Freund, nicht so stürmisch. In einem der vielen schönen Bücher, die wir so gern auf den Index setzen, in Rankes Päpsten, fand ich neulich ein Wort sehr starken Trostes. Ah, hier ist das Buch. In Momenten, sagt Ranke, wo irgendein Prinzip, welches auch immer, im Abendland nach absoluter Herrschaft trachtet, wird sich ihm allemal ein fester Widerstand entgegensetzen, der aus dem tiefsten Lebensquell hervorbricht. Das ist der Genius Alteuropas. Baron von Weizsäcker sagt mir vertraulich, noch sei auch Russland nicht geschlagen. Und erst die USA. Wie immer er davonkommt, es wird ein Pyrrhus-Sieg. Exzellenz, meinen Herr Hitler wird mit sich reden lassen müssen? Oh ja, er wird es sogar wollen. Er kann doch nicht halb Europa das Schisma antun. Erklärt er uns zum Staatsfeind, zerbricht das Bündnis Rom, Tokio, Berlin. Nein. Was die Kirche angeht, so bleibt Herr Hitler Realist. Er wird begreifen, was seine Freunde Franco und Mussolini längst begriffen haben. Nur mit uns, mit der Kirche, nicht gegen sie, ist der Faschismus unbesiegbar. Herr Molotow hat mir im Jahre 34 eingestanden, wenn es in Deutschland zu einer Verschmelzung der Kirche mit den Hitlerleuten komme, dann sei der Kommunismus erledigt in Europa. Sie sahen in Uniform. Aber Sie müssen nicht mehr. Was ist? Denunziatur ist exterritorial. Was ist das für ein Lärm? Bitte 5 Minuten, Denunziatur. Sie hat einen Gast aus Rom. Ja, was ist denn los da draußen? Das geht uns gar nichts an. Exzellenz, ist das nicht unerhört? Ich muss Sie sprechen, Exzellenz, nur 2 Minuten. Bitte, ich bitte Sie. Solle die Kriminalpolizei? Also Benehmen ist das da herinnen. Ja, mein Herr, ich bin auf das Äußerste befremdet. Exzellenz, hören Sie mich bitte an. Ich habe eine Nachricht für den Vatikan. Ihre Dienststelle ist doch wohl in der Prinz-Albrecht-Straße. Exzellenz, bitte kein Telefongespräch, wenn meine Dienststelle von dem Besuch erfährt. Also bitte, dann gehen Sie, verlassen Sie das Gebäude. Exzellenz, eine Botschaft für den Vatikan. Sie duldet keinen Tag Verzögerung, nicht eine Stunde. Soeben komme ich aus Polen, aus Belzec und aus Treblinka, nordöstlich Warschau. Dort werden täglich, Exzellenz, 10.000, mehr als 10.000 Juden ermordet. An jedem Tag, Exzellenz, 10.000, mehr als... Um Gottes Willen, schweigen Sie. Sagen Sie das Herrn Hitler. Nach Auffassung der deutschen Reichsregierung fehlt mir der Titel gegen diese... gegen Zustände überhaupt in Polen einzuschreiten. Exzellenz! Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ich sage Ihnen doch, ich habe keine Titel zum Kontakt mit Angehörigen der Wehrmacht. Sind Sie katholisch? Also bitte gehen Sie, gehen Sie. Also bitte, gehen Sie, verlassen Sie das Gebäude. Exzellenz, ich sehe jede Stunde Transporte aus ganz Europa in diesen Fabriken des Todes ankommen. Nein, Katholik bin ich nicht, doch Pater Buchholz, der in Plötzensee die Verurteilten betreut, ist mein Freund. Ich nenne noch als Referenz den Superintendenten Otto Dibelius und Konsistorialrat Hermann Ehlers. Vor seiner Haft hat Pastor Niemöller aus Dahlem... Es tut mir leid. Sprechen Sie mit Herrn von Otter von der schwedischen Gesandtschaft, Exzellenz. Ich traf ihn im Schlafwagen Warschau-Berlin. Er weiß alles. Was kommen Sie denn zu mir? Sie tragen doch selbst die Uniform der Mörder. Ich sage Ihnen doch, ich bin nicht zuständig. Zuständig? Sie vertreten in Berlin den Stellvertreter Christi und verschließen ihre Augen vor dem Entsetzlichsten, das je der Mensch den Menschen angetan hat. Sie schweigen, während stündlich Hunderte... Mäßigen Sie sich! Schreien Sie hier nicht. Ich breche das Gespräch ab. Bitte nein, entschuldigen Sie doch. Ich weiß ja, Exzellenz, Sie nicht. Jedoch, der Heilige Vater muss hier helfen. Er muss das Weltgewissen. Exzellenz, bitte hören Sie mich an. Ich kann nicht mehr. Ich habe das gesehen. Ich sehe das ständig. Es verfolgt mich bis in diesen Raum. Hören Sie, ich muss Ihnen was sagen. Die Gaskammern arbeiten bis jetzt mit Kohlenmonoxid, mit Auspuffgasen. Doch springen die Motoren oft nicht an. In Belzec habe ich sehen müssen, dass die Opfer einmal, es war am 20. August, 2 Stunden und 49 Minuten warten mussten, bis das Gas kam. 4 mal 750 Menschen in 4 Kammern auf 45 Kubikmetern. Manche beten, manche weinen, schreien, die Mehrzahl schweigt. 25 Minuten dauert die Vergasung. Jetzt soll das schneller gehen, deswegen hat man mich zugezogen. Ich bin Ingenieur und Mediziner. Ich tue es nicht. Wie Basaltsäulen stehen die nackten Leichen da. Im Tode noch erkennt man die Familien. Sie haben sich umarmt, verkrampft. Mit Haken reißt man sie auseinander. Das müssen Juden tun. Ukrainer peitschen auf sie ein. Da war ein ehemaliger Chef hier vom KDW. Auch ein Geiger, im Weltkrieg ausgezeichnet. Er hat für Deutschland an der Front gestanden. Und die Kinderleichen. Ein junges Mädchen ging dem Zug voran. Nackt wie alle. Mütter, alle nackt, Säuglinge an der Brust. Die Mehrzahl weiß Bescheid, der Gasgeruch. Bitte, ich kann das nicht mehr hören. Warum ihr Deutschen? Warum? Lieber Mann, mein Herz ist bei den Opfern. Exzellenz, Sie sehen es doch auf der Straße hier in Berlin, in Oslo, in Paris, in Kiew. Seit mehr als einem Jahr sehen Sie, jeder Priester sieht, wie man die Juden fortschafft. Der alliierte Rundfunk meldet, dass zahllose ermordet werden. Wann endlich, Exzellenz, zerreißen Sie das Konkordat? Ja, Exzellenz, das stimmt ja völlig überein mit dem, was meinem Orden gemeldet wurde, was aber niemand glauben konnte. Graf, bitte mischen Sie sich hier nicht ein. Warum geht dieser Mann nicht zu Herrn Hitler? Aber Exzellenz, er ist doch kein Agent-Provokateur. Graf Ledochowski hat aus Polen sehr ähnliche Berichte. Warum kommt er denn zu mir? Die Kurie ist doch nicht da, den Aufruhr in der Welt zu mehren. Sie ist von Gott beauftragt für den Frieden. Frieden? Auch mit Mördern, Exzellenz? Herr Gerstein, fassen Sie sich. Ich teile Ihren Schmerz um die Gemordeten. Das sind Fabriken, Exzellenz, wo systematisch liquidiert wird. Fabriken, begreifen Sie doch! Mein Herr, bitte, privat bin ich bereits 39 eingeschritten. Doch ist mir auferlegt, von Amts wegen Konfliktstoff zwischen Rom und Ihrer Reichsregierung sorgsam zu meiden. Bitte gehen Sie. Bitte. Ich werde für die Opfer beten. Graf, bitte kommen Sie. Ich befehle es Ihnen. Gerstein heißen Sie. Ich werde Sie finden. Exzellenz, hören Sie, bitte hören Sie. Exzellenz, auch uns trifft diese Blutschuld, wenn wir schweigen. Sag's doch gescheit, Mann. Wie reden's der Herrin mit seiner Exzellenz? Kann er dafür? Mir kann da auch nichts machen. Also bitteschön, gehen's. Verlassen's das Gebäude. Hier, die Beweise, sehen Sie? Befehl der Lagerkommandanten von Belzec, von Treblinka zur Lieferung von Hydrocyanid. Blausäure soll ich liefern, ich gehöre zum SS-Gesundheitsamt. Ja, wissen Sie denn das nicht, dass die Nunziatur bewacht wird von der Kriminalpolizei? Wenn die Sie erwischen, da herinnen in der Uniform. Also bitteschön, gehen's. Verlassen's das Gebäude. Mei, Geschichten Santis, Mara und Josef. Avans Judensan. In der Nacht nach seinem Besuch in der Berliner Nunziatur

allen Deutschen vergessen, dass meine Eltern, gute Deutsche, hier ermordet wurden. Ich muss den Brief verbrennen. Verhärten Sie sich nicht. Wie viele Deutsche helfen Ihren Brüdern? Wollen Sie deren Kinder bombardieren? Hass ist nie das letzte Wort. Hass hält aufrecht. Jeder auf seinen Posten. Den Krieg überleben wir beide nicht. Ziehen Sie sich um, es wird Zeit. Herr Pater, Sie machen einen schlechten Tausch. Sie geben mir Ihre Soutane und ich hier dies. Ein Jugendpass. Mehr habe ich nicht zu bieten. Nur noch den gelben Stern. Das Stigma der Vogelfreien. Ricardo fährt zurück nach Rom, um selber im Vatikan den Protest gegen Hitler zu erwirken. Stattdessen trifft er zu Hause gerade rechtzeitig ein, um seinem Vater, dem Grafen Fontana, zur Verleihung des Piusordens zu gratulieren. Graf Fontana, 60 Jahre alt, zählt mit anderen auserlesenen Aristokraten Europas, wie etwa mit Hitlers Vizekanzler Herrn von Papen, zu den apostolischen Geheimkämmerern die Spada e Cappa und hat die Ehre, bei feierlichen Anlässen in spanischer Huftracht unmittelbar neben seiner Heiligkeit herumstehen zu dürfen. Ricardo, mein Junge Vater. Schön, dass du da bist. Wie lange kannst du bleiben? Junge, bist du krank? Du siehst sehr abgespannt aus. Nein, nein, nein, Vater, nur die Reise hat mich angestrengt. Persönlich fehlt mir nichts. Warum läuten Sie denn dauernd? Weil der Papst heute früh die Welt dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter weihte. Sehr ermüdendes Zeremoniell. Anschließend meine Audienz. Ja, die Verleihung des Piusordens, da flog mir der Orden zu. Ich war ganz ahnungslos. Ja, Junge, bei Kriegsende erwartet uns nun allen Ernstes das Dogma von der Himmelfahrt Mariens. So wird ihm jede Papstgeschichte ein wichtiges Kapitel widmen müssen. Und jetzt noch das Mariendogma? Hat der Papst denn wirklich nichts anderes getan, seitdem ich fort war? Ricardo. Nichts anderes zu tun? Bringst du wieder böse Nachrichten vom Nuntius? Gar keine. Ich bin ohne Auftrag abgereist. Ich hielt es nicht mehr aus. Vater, Vater, ihr wisst seit Monaten, die Juden ganz Europas werden nach dem Adressbuch ausgerottet. Ich gab mein Wort, dass der Papst protestieren wird. Ricardo, was hast du dir da angemaßt? Anmaßung? Ja, hätte ich denn wissen können, dass auch jetzt noch dazu schweigt? Ach, diese Glocken! Sie läuten, läuten, als sei die Welt das Paradies. Was für ein Stumpfsinn, diese Erde der Gottesmutter noch ans Herz zu legen. Er ist nicht der Papst, der eine halbe Milliarde Katholiken in der Hand hat. Nur 20% sind Unterworfene Hitlers. Mitverantwortlich für das moralische Niveau der Welt. Ricardo, diese Sprache verbiete ich dir. Ist das dein Dank, dass dich der Papst ständig, ständig bevorzugt? Vater, die größte Menschenjagd der Weltgeschichte. Die Schöpfung selbst, ein Schiffbruch. Der Glaube im Kampf mit neuen Weltanschauungen, mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Geopferte an allen Fronten, im Feuer und am Galgen, im Gas. Und Gottes Botschafter will ohne Wagnis siegen? Ricardo. Wenn Gott für diese Stunde, die beispiellos in der Geschichte ist, auch ihn bestimmt hat, dass er scheitern soll. Ja, entspräche das nicht dem Geschehen? Man klammert sich im Vatikan hier an die Hoffnung, dass alles Vorbestimmung ist. Die größten Scheiterhaufen aber, die je errichtet wurden, hält man für Launen eines vorübergehenden Diktators. Gestehen wir uns doch endlich, diese Flammen sind auch für uns die Feuerprobe. Wer will uns als moralische Instanz noch jemals respektieren, wenn wir heute so jämmerlich versagen? Junge, dein Hochmut befremdet mich. Hitlers Kriegsglück wendet sich. Wenn erst die Staatsräson dem Papst erlaubt, sich gegen Hitler zu erheben, ohne die Kirche zu gefährden, so wird so der Papst... wird kein Jude in Polen und Deutschland und Frankreich und Holland mehr am Leben sein. Begreif doch endlich! Es geht um jeden Tag, um jede Stunde! Ich gab mein Wort, ich garantierte diesem Offizier. Warum hast du das auch getan? Weil ich nicht so zynisch war, bei dieser Nachricht noch von Staatsräson zu sprechen. Ricardo. Vater. Vater, glaubst du, der Papst? Du bist du ganz sicher, dass der Papst sich überhaupt in dem Konflikt befindet. Staatsräson, Nächstenliebe. Wie meinst du das, Ricardo? Ich meine, er steht ja sehr hoch über den Geschicken der Welt, der Menschen. Seit 40 Jahren ist er nur Diplomat, Jurist. Nie war er oder nur 2 Jahre im vorigen Jahrhundert schon als Seelsorger, als Priester unter Menschen. Ich frage mich schon nicht mehr, ob er jemals in einem einzigen Opfer Hitlers den Bruder sehen konnte, seinesgleichen. Die Opfer Hitlers, hat er sie wirklich vor Augen? Sicher. Sicher. Doch was hängt davon ab? Junge, er darf ja doch nicht dem Gefühl gehorchen. Vater, das kann nicht sein, das kannst du doch nicht sagen. Ein Stellvertreter Christi, der das vor Augen hat und dennoch schweigt, aus Staatsräson, der sich nur einen Tag besinnt, nur eine Stunde zögert, die Stimme seines Schmerzes zu erheben, zu einem Fluch, der selbst den letzten Menschen dieser Erde noch erschauern lässt vor der Verworfenheit der Mörder. Ein solcher Papst. Wenn man diese Sprache redet. Deine ungeheuerliche Beleidigung des Papstes. Auch aller, die ihm dienen. Meine Mitschuld. Ich bin doch auch schon schuldig. Gib mir das Recht. Du bist nicht schuldig. Doch, Vater, ja, schuldig. Schuldig wie jeder, der nur zuschaut. Der Papst wird wissen, dass sein Einspruch ohne Wirkung blieb. Nein, das weiß er nicht, das kann er nicht wissen. Hitler würde wohl die Juden weiter quälen, als Sklaven seiner Industrie. Doch morden, das ist sehr fraglich. Und abgesehen von bloßer Zweckmäßigkeit. Man kann nicht davon absehen, wenn man für 500 Millionen Gläubige auf dieser Erde haftbar ist. Glaubst du nicht, dass die Leiden und die Wehrlosigkeit Petri, des armseligen Fischers, der als Erster den Schlüssel trug, dem Papst gemäßer sind? Einmal, Vater, kommt sie doch. Die Rückkehr des Stellvertreters Christi ins Martyrium. Du Fantast, Ricardo. Die Macht verschmähst du. Aber gegen Hitler sollen wir uns erheben. Der Papst als armer Fischer, was hätte Napoleon schon mit ihm gemacht? Von Hitler ganz zu schweigen. Hätte Christus sich entzogen? Der Papst ist nicht wie du und ich ein Einzelner, der einfach dem Gewissen folgen darf, seinem Gefühl. Er muss in seiner Person die Kirche erhalten. Ja. Es ist aber ausgerechnet die Person dieses Papstes, dieses 12. Pius, die Hitler fürchtet. Das Ansehen Pacellis in Deutschland ist größer als irgendwo sonst. Vielleicht hat seit Jahrhunderten kein Papst in Deutschland diesen Ruf genossen, Vater. Er ist der einzige. Seine Eminenz, der hochwürdigste Herr Kardinal. Oh. Danke. Bitte, ich lasse bitten. Darf er dich denn hier sehen? Er wird ja doch erfahren, dass offiziell kein Auftrag zu meiner Reise vorlag. Lad ihn zum Essen. Offenbar hat es Eminenz beliebt, mit dem Personal milde zu scherzen. Der Kirchenfürst, ganz rund, ganz rot und doch nervös, ja irritabel bei Arbeit und Gespräch, ist großer Blumenzüchter. Außerdem stets besorgt um alle Krankheiten in seinem weiten Bekanntenkreis. Auf den ersten Blick, aber nur auf den ersten, wirkt er wie eine Kränzchenschwester, weil er mit steigenden Jahren, obwohl kaum älter als Fontana, zusehends fraulicher geworden ist. Das täuscht. Der Kardinal ist ein geölter, sogar unbedenklicher Diplomat und seine blauen Augen können sehr plötzlich die tantenhafte Gemütlichkeit seines gepolsterten Gesichts zurücknehmen. Er kommt, um Fontana zu der hohen Auszeichnung zu beglückwünschen. Mein lieber Graf. Eminenz. Nicht wahr, Gott segne Sie. Ja, soll man denn, nicht wahr? Ja, das traf mal den Rechten. Ach, das? Ja, nicht wahr? Zum Piusorden muss ich doch selber. Wie aufmerksam, Eminenz. Ricardo, welche Überraschung! Pünktlich in Rom, um dem Papa zu gratulieren, nicht wahr? Eminenz, gleich nach Tisch wollte ich mich drüben zur Audienz bei eurer Eminenz ansagen. Ja, Sie bleiben doch zum Essen, Eminenz. Wie? Oh ja, gern. Sehen Sie, Graf, der Junge hat schon wieder hohen Blutdruck. Ricardo, ja, ein ganz rotes Gesicht, ich sage ja. Gibt es denn keinen Arzt mehr in Berlin? Wie schön, nicht wahr? Wie überraschend und gerade heute. Ja, der Nuntius hat Ihre Ankunft gar nicht avisiert. Bitte nehmen wir doch Platz. Danke. Zigarre, Eminenz? Ja, danke, mit großem Vergnügen. Bitte? Danke. Nun, danke, lieber Graf. Ricardo sieht sehr mitgenommen aus, nicht wahr? Berlin hat doch so herrlich klare Luft. Wie hoch ist Ihr Blutdruck? Aber Eminenz, ich bin gesund, völlig gesund. Und Ihre Galle, lieber Graf? Das ist nicht der Rede wert. Doch bitte, Eminenz, mit dem Essen dauert es noch eine Weile. Setzen wir uns. Ja, setzen wir uns, setzen wir uns. Ach, da denke ich oft an eine Soiree in Paris. So jung wie Ricardo war ich da. Ich stand im Winkel und keiner sah mich an. Haben Sie nichts zum Sitzen? Ruft die Hausfrau endlich. Ja, zum Sitzen habe ich schon etwas, Madame, rief ich durch den Salon. Zum Sitzen schon, doch keinen Stuhl. Ja. Nicht wahr? Ja, London bestätigt eben, was gestern Abend Moskau schon gesagt hat. In Stalingrad ist der Kampf zu Ende. Ja, ein deutscher Feldmarschall gefangener Stalins, die Wolga wird nicht überquert. Kapituliert? Ja. Tatsächlich? Ja. Und jeder glaubte in Berlin, es komme so, wie es die Propaganda wollte. Kein Deutscher würde sich ergeben. 90.000 Deutsche hätten sich ergeben, sagt Moskau. Das ist ein böser Streich, nicht nur für Hitler. Militärisch nicht katastrophal für Hitler, Eminenz, nur psychologisch. Aber psychologisch wunderbar für uns. Ricardo, Sie sind sehr leichtfertig. Ja, wer weiß denn heute schon, ob nicht bei Stalingrad ein Sieg errungen wurde, der uns Christen aufs Äußerste bedrohen wird. Aber Eminenz, wünschen doch auch, dass Hitler zu Kreuze kriecht. Aber doch nicht vor den Russen, Ricardo. Von England und USA soll er geschlagen werden. Ja, bis er begriffen hat, dass er die Welt nicht ganz allein regieren kann. Nicht wahr? Sonst ist kein Friede denkbar, ja. Aber Friede mit Hitler, Eminenz, das ist doch niemals denkbar. Und Graf, nun hören Sie sich Ihren Sohn an. Wer will denn Hitler, heilige Madonna, jemals dazu bringen, dass er bedingungslos kapituliert, nicht wahr? Ach, und müssen wir denn alles dies, nicht wahr? Ja, heute hier, an diesem schönen Morgen, nicht wahr? Ich wollte Ihrem Papa gratulieren, Ricardo. Der Chef hat Herrn Roosevelt unmissverständlich sagen lassen, dass er die Forderung der USA, Hitler solle bedingungslos kapitulieren, für absolut unchristlich hält, nicht wahr? Man wird mit diesem Mann verhandeln, bestimmt. Oh, das will ich hoffen, nicht wahr? Der Größenwahn der Deutschen, einst unsere Angst, ist heute unsere stärkste Hoffnung. Ja, er kostet sie ja jetzt schon so viel Blut, da wird selbst Hitler wieder maßvoll werden. Bedrängnis steht den Diktatoren gut, nicht wahr? Auch der Kreml, Gott sei es geklagt, hat im November, gerade als der Kampf um Stalingrad begann, seinen Frieden mit der Kirche gemacht. Hitler wusste schon bei Kriegsbeginn, dass er die Kirche nicht entbehren. Darf man hoffen, Eminenz, dass der Papst Hitlers Notstand dazu ausnutzt, ihm mit der Kündigung des Konkordats zu drohen, wenn er die Juden weiterhin ermordet. Aha, sieh da. Fontana, Sohn und Vater, eine Front. Nicht unbedingt, Eminenz. Erst Hitlers Niederlage an der Wolga ermutigt mich, die Bitte auszusprechen, seine Ruchlosigkeiten anzuprangern. Das Konkordat soll unsere Glaubensbrüder schützen. Für die Juden wird sich der Chef nicht exponieren. Auch jetzt nicht, da Hitler sich's gefallen lassen musste? Ach, natürlich helfen wir. Im Stillen. Ja, der Raphaelsverein hat ja schon Tausende in die Flucht ins Ausland finanziert, nicht wahr? Doch drei Ereignisse der letzten Wochen sollten jeden Christen alarmieren. Ja, erstens die Unbedenklichkeit der USA, Europa den Divisionen Stalins auszuliefern. Zweitens die Niederlage Hitlers an der Wolga. Und drittens die Versöhnung Stalins mit der orthodoxen Kirche, die mir beweist, nicht wahr? Ja, die eindeutig beweist, dass Stalins Kommunismus nur ein vorgetäuschtes Erlösungsideal ist. Ja, Kommunist oder nicht, er ist der Zar, die orthodoxe Seele aller Reußen, der Slave, der den Traum Peters und Katharinas nach absoluter Herrschaft mit nationaler Treue erfüllen will. Naja, da musste er sich ja mit denen erst versöhnen, die der Kirche Roms abtrünnig wurden. Schismatikern, Antilateinern, Panslawisten. Ja, die Seele des Ostens ist der lateinischen Welt fremd. Wenn dieser Krieg, nicht wahr, den alten Kontinent nicht der Verwirklichung des Traumes vom Heiligen Römischen Reiche näher bringt, dann können die letzten Christen, nicht wahr, wieder hinunter in die Katakomben steigen, ja. Aber Eminenz, ein Mordbrenner wie Hitler kann doch das Abendland nicht einigen. Ricardo, wenn Gott Herrn Hitler nun dazu benutzte, die europäischen Nationen so zu erniedrigen in ihrem Größenwahn, denken Sie etwa an Frankreich, dass sie am Ende ihre Grenzen, die Hitler überrannt hat, niemals wieder errichten können. Wie? Eminenz, gestatten.

kann das Taxi hier erwarten und gebe das Gepäck heraus. Und dann sind wir sicher, dass die Wohnung auch gut verschlossen ist. Warum soll die Frau erst in den Zimmern noch herumschnüffeln, wenn wir weg sind? Aber Großvater, wir geben ihr Pippa in Pflege und du misstraust ihr. Und du, Vater, bleib du auch nicht länger hier zurück. Mir ist nicht wohl dabei. Lothar, sei doch nicht so nervös. Das überträgt sich auf die Kinder. Ich bin doch überhaupt nicht nervös. Schließlich hat man uns gewarnt. Ich mache mir Vorwürfe, dass wir nicht gestern, gleich als der Pater hier war, mitgegangen sind. Diese verdammte Packerei. Die Deutschen sind schon wochenlang in Rom. Kein Jude ist bisher verhaftet worden. Warum gerade heute? Warum? Weil ihm erst jetzt der Befehl dazu gegeben wurde. Das Gold hat ihnen nicht gereicht, die Synagoge haben sie auch geplündert, nun kommen wir dran. Glaubt ihr denn noch immer nicht, was London sagt? Überall, wo die Russen ihr Gebiet zurückerobern, stoßen sie auf Massengräber mit ermordeten Zivilisten. Juden! Also ich kenne die Deutschen besser als du. Ich glaube diese Märchen bitte, nicht. Großvater, habt ihr kein anderes Thema? Unser Nachbar ist der Papst. Der lässt nicht zu, dass man uns einfach wegschleppt. Er braucht vor Hitler keine Angst zu haben. Die Amerikaner sind schon in Neapel. Ach, liebes Kind, wir sind nicht katholisch. Jawohl, ich bin katholisch und das genügt. Außerdem sind wir im Kloster angemeldet. Ja, das wird die Deutschen sehr beeindrucken. Ach, ihr seid naiv. Na gut, ein anderes Thema. Es wird ja auch endlich schon dunkler. Papa, darf ich auch noch die beiden mitnehmen? Ja, setz dich hier an den Tisch und löse sie vorsichtig aus dem Album. Das Album nimmt zu viel Platz weg. Du tust es in die Dose zu denen, die noch nicht sortiert sind. Dann geraten sie doch alle durcheinander. Tu, was ich dir sage, oder das Album bleibt hier. Seid leise, damit Pippa fest einschlafen kann. Dann tragen wir sie mit dem Körbchen rauf. Oder wollen wir Pippa nicht doch mitnehmen? Du musst immer alle Verabredungen umstoßen. Säuglingsgeschrei passt nicht ins Kloster. Du kannst sie dort nicht mal baden, ganz zu schweigen von der Gemeinschaftskost. Du hast ja recht, Lothar. Es fällt mir nur eben nicht leicht, sie zurückzulassen. Mir fällt es doch auch nicht leicht, Julia. Sei mir nicht böse, dass ich so gereizt bin. Es geht vorüber. Es dauert nicht lange. Die Alliierten stehen schon am Volturno. Herrgott, warum landen sie nicht in Ostia? Ach, Julia, du hoffst auf die Amerikaner, Großvater hofft auf den Papst. Und ich... ich auf gar nichts. Hätten wir da bloß die Klostertür schon hinter uns. Lothar, du siehst immer alles zu schwarz. Ist das nichts, dass wir nun wenigstens zusammenbleiben? Die Trennung von der Arbeit, von den Büchern ist hart genug. Und dann die vielen Menschen. Du Misanthrop. Noch immer sind die Bücher dir wichtiger als ich. Aber Julia, wie kannst du... Doch, bevor die Kinder kamen, die mich brauchen, war ich oft unglücklich darüber. Nicht einmal das hast du bemerkt, du Egozentriker. Wir zanken uns zu oft. Aber Julia, du weißt doch, wie ich dich brauche. Ein bisschen. Manchmal. Wir sind noch jung. Wir holen alles nach. Lass den verdammten Krieg erst mal... Was sind die Mutter? Da ist sie schon. In welchem Koffer sind denn die Papiere und die Sparbücher? Wir hätten den ganzen Rest abheben sollen. Ich hätte Skript, aber ich hätte beinahe meinen Ring im Bad liegen lassen. Dr. Lothar Locarni? Ja. Frau Julia? Kinder zwei? Ja, ein junger Mädchen. Na, packen Sie ein, schnell. Los! Einpacken hier! Na, da liegt das Zeug ja schon beieinander. Zu spät. Das Verhaftungskommando besteht aus zwei Italienern von der faschistischen Miliz und einem deutschen Scharführer der Waffen-SS. Der Scharführer heißt Witzel und sieht 1943 den meisten seiner Landsleute im Alter von 35 Jahren ähnlich, so wie er 1960 als Oberinspektor der Stadtverwaltung zu D den meisten 50-Jährigen ähnlich sieht. Der rüde, zotenfreudige Ton, den er Juden und anderen Parteilosen gegenüber anschlägt, weil das so üblich ist, passt schlecht zu ihm. Er hat diese brutale Geschwätzigkeit, ohne es zu merken, so schnell von seinem Vorgesetzten übernommen, wie er sie sich wieder abgewöhnen wird, sobald sein Vorgesetzter gewechselt hat. Er ist 1959 ein verlässlicher Staatsbürger. Seine Ordnungsliebe macht ihm neonazistische Umtriebe ebenso unsympathisch wie Lohnstreiks oder wie ein Wasserrohrbruch. Los, pack deinen Kram zusammen! Was hat mein Sohn Ihnen getan? 10 Minuten habt ihr Zeit, oder mindestens 5. Packen! Los! Avanti! Wir sind Katholiken. Wir sind alle getauft. Sie haben nicht das Recht, uns zu verhaften. Wo ist Ihr Befehl? Wo ist denn dein Judensterben? Katholisch, so, so. Na, katholisch bin ich auch immer gewesen. Aber das gibt sich. Na gut. 10 Minuten Zeit, weil Sie katholisch sind. Also schon abmarschbereit. Woher habt ihr gewusst, dass wir euch holen wollen? Hm? Die ganze Familie hier beisammen? Ja, die ganze Familie. Wir haben nichts gewusst. Wir wollten nur verreisen. So, so, verreisen, so, so. In welches Kloster denn? In welches Kloster habt ihr denn so plötzlich verreisen wollen? Mein Vater ist hier zu Besuch. Er ist schon seit Jahrzehnten Katholik. Sie haben ihn doch auch nicht auf der Liste. Lassen Sie ihn hier. Sonst werden Sie großen Ärger mit dem Vatikan bekommen. Der braucht sich gar nicht erst beim Papst. Der kann sich gleich beim lieben Gott beschweren, der Allerherr, wenn er den lieben Gott demnächst zu sehen kriegt. Glaubt ihr vielleicht, für euch allein hätte ich einen ganzen Möbelwagen da? 50 Pfund Gepäck pro Judennase und nur Wäsche und Fressalien. Alles andere wird ausgepackt. Ein bisschen plötzlich. Los, avanti! Führen Sie uns. Straßen, Mr. Bauen. Oben, im Apennin. Auch unsere 2 Kinder hier stehen auf der Liste. Die beiden Kinder, ja. Lassen Sie doch bitte die 2 Kinder hier. Die sind Ihnen doch nur im Weg. Na, wir haben viel Familiensinn, verstehen Sie? Die beiden Kinder kommen auch mit. Na, und Sie, alter Herr? Sie stehen doch gar nicht auf der Liste. Na, aber Sie kommen auch mit. Wer nicht arbeiten kann, der wird extra. Der wird sonderbehandelt. Sie sind noch nicht lange in Rom, hm? Oder weshalb hat der Duce sich vor Sie nicht interessiert, wie er die Juden hat lassen registrieren? Erstens bin ich zu Besuch hier und zweitens bin ich Katholik. Lassen Sie bitte meinen Schwiegervater und meine beiden Kinder hier. Du sollst packen! Wir fragen doch nicht nach Religion. Pack endlich fertig, gleich geht's ab. Darf der Junge hier sein Kästchen voll Briefmarken mitnehmen? Ja, ja, natürlich darf er das, natürlich, von meinetwegen. Claudia, nun, frag du, ob du deinen Bären und hier die Puppen auch mitnehmen darfst. Also in Gottes Namen, aber los jetzt. Na und? Die Zimmer leer? Ich hab niemand gesehen. Kein Mensch. Soll Pippa auch jetzt noch hier? Ruhig. Wir sind fertig. Halt! Noch eine Kleinigkeit. Zeigt eure Hände vor. Nein, die Kinder nicht. Sie, da den Ring. Die Ringe ab. Ja, ja, ja, ja, Schmuck wird beschlagnahmt. Nur macht schon. Die Eheringe könnten uns bei der Arbeit stören. Haben Sie amtlichen Befehl, uns auszuplündern? Plündern? Werd nur nicht frech, du. Eure Uhren sind sowieso schon abgelaufen. Ach ja, die Uhren. Uhren auch her. Los, los, Ihre Uhr. Du hast recht, Lothar. Los, jetzt, ab geht die Post. Ziehen Sie die Kinder an. Deine Ohrringe? Wie? Ja, ja, ja, gut, gut, gut, gut. Fertig, los! Ich will mit dem Opa gehen. Ja, du bleibst bei mir. Und du auch, kommt. Und Pippa? Wo ist Pippa? Schön ruhig sein jetzt. Fahren wir jetzt ins Kloster? Direkt in den Himmel fahren wir. Gleich bei lieben Gott. Ach, Frau Lucani. Ach Gott. Leben Sie wohl, Frau Simonetta. Sehen Sie doch bitte noch im Kinderzimmer, ob ich das Fenster dort geschlossen habe. Los, also jetzt raus hier, los, komm, komm, Davanti, los, los, hey! Während in Rom gerade die Juden verhaftet werden, stattet seine Eminenz, der Kardinal, der von dieser Aktion noch nichts weiß, einem jener Klöster einen Besuch ab, in denen sich jüdische Flüchtlinge versteckt halten. Durch einen äußerst wuchtigen Barockschrank, dessen Rückwand als Tür gearbeitet ist, gelangt man zum Speicher des Klosters, auf dem die Flüchtlinge hausen. Eminenz hat, in Begleitung des Ordensgenerals, gerade seinen Rundgang beendet und schickt sich an, aus dem Schrank ins Arbeitszimmer des Ordensgenerals zurückzuklettern. Hey, Jonas, nicht wahr? Ja, Jonas im Bauch des Wagens. Darf ich helfen, Eminenz? Danke, lieber Freund, danke. Ja, na, das ist ja einfach wundervoll. Dies Versteck. Und neben diesem Schrank, mein lieber Pater General, verhandeln Sie mit Hitlerschergen. Ja. Na, das ist ja einfach unbezahlbar, nicht wahr? Doch wenn nun eines Ihrer Schäfchen dort oben vom Gefangenenkoller befallen wird und rennt, nicht wahr, hier durch den Schrank, Hier in ihr Zimmer, wo sie vielleicht gerade mit dem Gestapo-Chef Frascati trinken. Wie, nicht wahr? Keine Sorge, Eminenz. Die Deutschen wissen ohnehin, dass ich das Haus voller Deserteure habe. Voll Kommunisten, Juden, Royalisten. Ah ja. Den Klosterfrieden respektieren sie. Ein Gläschen Wein. Oh nein, danke, nicht wahr? Ich will mich nicht verweilen. Nun ja, nicht wahr? Ein Schlückchen Roten. Ja. Und Ihr Rheumatismus, mein lieber Pater General? Danke, Eminenz. Er kommt wie jedes Jahr mit dem Novembernebel. Ja, nicht wahr? Ich schicke Ihnen morgen früh mein Katzenfell. Sehr gütig, Eminenz. Doch brauchen Sie das Fell nicht selbst? Aber nein, danke, danke. Ich kneipe doch, nicht wahr? Ja. Und dann die warme Luft in meinem Blumenhaus, nicht wahr? Dagegen kommen Krankheiten nicht an. Ja, aber oben, wo schöpfen die denn frische Luft? Ganz einfach, Eminenz. Die gehen nachts aufs Dach und am Tage einzeln in den Garten. Ah ja. Der Schrank, Eminenz, ist eigentlich nur pittoresk. Notwendig wird er erst, wenn die Deutschen die exterritorialen Häuser Roms nicht mehr respektieren sollten. Dann ist der Schrank der einzige Zugang. Verzeihung, Eminenz. Der Wein, bitte. Danke, mein danke, Freund, Bruder. Danke. Also, mein lieber Vater Abt, auf Ihre Schutzbefohlenen. Der Wein tut gut. Es war zu staubig auf dem Speicher. Von den Juden da oben, mein lieber Pater General, wird mancher zur Kirche Christi konvertieren, ja? Tja, das wäre schön, Eminenz. Ja, und fürchten Sie nichts für Ihre Gäste. So wenig wie an unserem Chef wird sich Herr Hitler an den Klöstern Roms vergreifen. Entschuldigung, Eminenz. Bitte sehr. Ja, bitte. Wer? Einen Moment. Eminenz. Ja. Pater Ricardo bittet, mit einem Offizier der SS sofort empfangen zu werden. Er darf ich... Ja, was denn? Ricardo Fontana? Ja. Oh ja, gewiss, natürlich, nicht wahr? Bring sie herauf, Bruder. Pater Ricardo, Eminenz, hat mich schon mehrfach bedrängt, bei seiner Heiligkeit dafür zu sprechen. Ja, das ist ein ewiges Thema, nicht wahr? Wir wissen es allmählich. Beim Fall von Stalingrad vor einem halben Jahr ließ ich ihn nicht mehr nach Berlin zurück, weil er zu eigenmächtig vorging. Was macht er jetzt schon wieder hier in Rom, nicht wahr? Sein Arbeitsplatz ist Lissabon. Er ist zu ehrgeizig und gehorchen kann er gar nicht, nicht wahr? Ja. So weit haben wir es kommen lassen. Seit heute Abend werden auch in Rom die Juden verhaftet. Was sagen Sie da? Entsetzlich. Ricardo. Eminenz. Ja, nicht wahr? Schickt Sie der Nunzius aus Lissabon? Und wer ist dieser Herr? Das, Eminenz. Ist unser Vertrauter in der Reichsführung SS. Verzeihen, Eminenz, sein Name ist unwichtig. Er hat als erster den Syndikus des Bischofsgrafen Preising gebeten, die Vergasungen von Belzec und Treblinka, dem Heiligen Stuhl, zu schildern. Und das ist nun länger als ein Jahr her. Oh ja, nicht wahr? Mein Herr, Gott wird es Ihnen lohnen, dass Sie den Opfern diesen Dienst erwiesen, nicht wahr? Aber was, Ricardo, sagten Sie da eben in Rom nun doch, nicht wahr? Wir dachten, die Schergen... Ja, lieber Pater General, wir glaubten doch, die Juden hier in Rom würden nicht verhaftet werden, nicht wahr? Eminenz, so weit ist es gekommen. Bürger Roms, vogelfrei, Jagd auf Zivilisten unter dem Fenster seiner Heiligkeit. Wird jetzt auch immer nicht gehandelt, Eminenz? Es wurde ja gehandelt, Ricardo. Auch ungetauften Juden gaben wir Asyl. Lieber Pater General, zeigen Sie Ricardo Ihren Speicher, bitte. Sehr wohl, Eminenz. Ach, ihr Deutschen. Ja, ihr entsetzlichen Deutschen. Ich habe euch ja so gern, nicht wahr? Der Chef hat euch lieb, aber lasst doch das mit den Juden, nicht wahr? Ihr ewigen Friedensstörer und Protestanten, treibt ihr es nun so weit, dass auch der Papst euch jetzt vor aller Welt blamieren muss? Hier unter seinem Fenster verschleppt ihr Frauen und Kinder und jeder weiß, nicht wahr, dass keiner wiederkommt. Ihr zwingt uns ja dazu, nun von den Verbrechen öffentlich Kenntnis zu nehmen, ja? Ja, Gott sei Dank. Das verbitte ich mir, Graf Fontana. Sind Sie so engstirnig zu übersehen, dass jeder Fluch der Kurie gegen Hitler zur Siegesfanfare der Bolschewisten wird, nicht wahr? Ich führe Sie hinauf zu meinen Schutzbefohlenen. Sie sollen sehen, dass wir tatsächlich helfen. Aber das weiß ich doch, Pater General. Trotzdem gehen Sie mit dem General hinauf. Eminenz. Ja. Vielleicht schreckt Hitler schon zurück, wenn seine Heiligkeit zunächst nur schriftlich und geheim die Kündigung des Konkordats androht. Oh ja, nicht wahr? Schon möglich. Ich spreche den Chef noch heute Nacht. Ja, Sagen Sie, mein Herr, wie konnten die Deutschen nur vergessen, welchen Auftrag Gott ihnen im Zentrum des Abendlandes gab? Eminenz, das kann nicht sein. Gott wäre ja nicht Gott, wenn er sich eines Hitler bediente. Lieber Freund, war nicht auch Kain, der seinen Bruder mordete, das Werkzeug Gottes? Was wissen wir von den entsetzlichen Umwegen des Herrn? Aber das eine nicht wahr, das wissen wir doch. Das Abendland, ja, die christliche Kultur, will Gott gewiss nicht verderben. Warum nicht, Eminenz? Darf ich offen sein? Oh ja, gewiss, natürlich, nicht wahr? Warum sagt der Papst kein Wort dazu, dass dort, wo seine Kirchtürme stehen, auch Hitlers Schornsteine rauchen? Wo sonntags die Glocken läuten, brennen werktags die Menschenöfen. So sieht heute das christliche Abendland aus. Ja, aber Sie lieben doch gewiss Ihr Vaterland, nicht wahr, mein Herr? Erlassen Sie mir die Antwort, Eminenz. In meinem Vaterland ist Hitler ein sehr populärer Mann. Und doch, Sie werden doch kein Kommunist sein, nicht wahr? Wünschen Sie die Rote Armee herbei? Ja, vielleicht, dass eine Landung in der Normandie noch... Der Einzug Stalins in Berlin, du lieber Gott, das ist ein Preis, den kann, den darf Europa nicht bezahlen. Russland hat niemals Europa so stark bedroht, Eminenz, wie Hitler und Napoleon es bedrohten. Beide hätten Europa völlig unterjocht, würde nicht ihr Marsch auf Moskau Russland erst auf den Plan gerufen haben. Europa ist durch Russland gerettet worden und kann sich dieses bedrohlichen Retters nur erwehren, wenn es mit ihm gemeinsam leben will. Auch mit den Bolschewisten? Mit jedem Herrn im Kreml, gleichgültig, ob er Alexander heißt oder Stalin. Oh ja, leicht gesagt, schwer getan, nicht wahr? Selbst Bismarck hat sich nicht einmal den Gedanken an einen Präventivkrieg gegen Petersburg gestattet. Ja, der Chef persönlich hat auch niemals zum Kreuzzug gegen Russland aufgerufen, nicht wahr? Ja, bitte noch eine Frage, mein lieber Herr. Es ist nicht Neugier, es ist Verzweiflung. Ja, London, auch Madrid und Stockholm und mancher Besucher hier sprechen gern von einer innerdeutschen Revolte gegen Hitler. Was ist daran? Ist überhaupt etwas daran? Ach, Eminenz, ein paar Wehrlose. Pfarrer, Sozialisten, Kommunisten, Jehovas Zeugen, ja. Im September wurden 180 an einem Tag in Plötzensee gehängt, die Frauen enthauptet. Ein aussichtsloser Kampf. Frauen, sagen Sie. Auch Frauen. Oh, Mutter Gottes, steh Ihnen bei. Und Militärs? London spricht von Generälen. Ja, würden diese Offiziere das Volk, das doch Herrn Hitler liebt, überhaupt mitreißen können? Nur wenn Sie verkünden, Himmler hat den Führer ermordet, dann ja. Die Wut des Volkes muss gegen SS und Polizei gerichtet werden. Satanisch, nicht wahr? Ja, satanisch. Nur so, Eminenz, könnten Revolutionäre vielleicht das Steuer in die Hand bekommen. Vielleicht, aber ich glaube nicht, die deutsche, eher die russische Armee wird Hitler beseitigen. Hitler auch. Mag sein, aber das ist alles entsetzlich, nicht wahr? Nun, Ricardo, haben Sie dort oben gesehen, dass auch der Heilige Stuhl das Seine tut, nicht wahr? Eminenz, das sind Bevorzugte, nur wenige von Millionen. Wenn Ihnen der Papst Verstecke wehrt, so tut er nur, was viele Familien in Berlin, Amsterdam, Paris, Brüssel für die Verfolgten tun. Nur Eminenz, der Arzt, der Kaufmann, der Arbeiter, der einen Juden aufnimmt, riskiert, geköpft zu werden. Was riskiert der Papst? Ricardo! Heute! Hier, ja, die Verhaftungen in Rom, die ändern alles. Der Chef wird jetzt als Bischof sprechen, wie andere es auch getan haben. Doch wir verlieren Zeit, indessen draußen der Terror wütet. Mein Herr, wollen Sie nicht zu Ihrem Schutz in diesem Hause bleiben? Nicht wahr, mein lieber Pater General? Ich garantiere Ihnen Schutz, solange das Kloster nicht zerbombt wird. Eminenz, Monsignore, ich bin gerührt, aber ich habe Familie, die ich nicht allein lassen darf in Deutschland. Gott schütze Sie, auch Ihre Familie. Meine Herren, ich danke Ihnen und beten wir für die Verfolgten, nicht wahr? Lieber Freund, ich finde mit Bruder Irenaeus allein hinaus. Bleiben Sie bitte bei Ihren Gästen, ja? Auf Wiedersehen. Eminenz. Leben Sie wohl und gute Nacht. Auch über Rom musste das Unheil kommen. Aber Hitler soll jetzt erfahren, was es kostet, den Heiligen Vater herauszufordern. Monsignore, sind Sie jetzt sicher, dass er eingreifen wird? Unbedingt. So sicher bin ich nicht. Wenn der Papst wie immer reagiert. Ich meine überhaupt nicht. Pater General, was tun wir da? Gehorchen müssen wir, das wissen Sie. Das wäre doch so einfach. Sehen Sie ihn, ein Offizier. Wäre er nicht ungehorsam, eidbrüchig, so wäre er ein Mörder. Und wir? Sie haben doch Hunderten das Leben gerettet, Pater General. Der Papst gab mir die Möglichkeit dazu. Vergessen Sie das nicht, Ricardo. Nein, ich vergesse das nicht. Doch Sie können Sie untätig dabei stehen, wenn morgen hier die Opfer in Viehwaggons verfrachtet werden. Herrgott! Ein Priester kann doch nicht schießen. Nein, aber mitgehen. Was soll das heißen? Er kann mitgehen. Das wäre völlig sinnlos. Und würde keinen Juden retten. Keinen Juden, nein, aber die eigene Obrigkeit. Einem italienischen Priester dürfte die SS auch nie gestatten, die Deportierten zu begleiten. Und wenn der Priester selber Jude ist? Den Davidstern von Ihrem Untermieter habe ich noch. Ricardo, Sie würden nicht als Priester behandelt, Sie würden als Jude vergast. Verbrennen Sie den Stern. Pater General, was tun wir, wenn der Papst nicht protestiert? Nichts? Gar nichts? In Einzelfällen helfen. Helfen wie bisher. Und sehen zu? Sehen tatenlos zu, wenn morgen Abend in Termini unsere Mitbürger in Viehwaggons verfrachtet werden? Stehen dabei und winken ihnen mit dem Taschentuch? Und gehen heim? Und am Sonntag läuten die Glocken und wir feiern die Messe so voller Andacht, dass wir ja nicht in die Versuchung kommen, an die zu denken, die gerade in Auschwitz nackt ins Gas getreten werden. Gott im Himmel, was bleibt uns denn zu tun? Nichts tun, das ist genauso schlimm wie mittun. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht noch weniger verzeihlich. Wir sind doch Priester, einem Henker, ja, Priestern, dem Papst, kann Gott das nicht verzeihen. Das Schweigen des Papstes bürdet der Kirche eine Schuld auf, die wir sühnen müssen. Und da der Papst doch auch nur ein Mensch auf Erden sogar Gott vertreten kann, so wird ein armer Priester ja zur Not auch den Papst vertreten können, dort, wo er heute stehen müsste. Ricardo, ich bewahre Ihre Anklage, die ungeheuerlich ist. Wie ein Beichtgeheimnis. Vielleicht, dass der Papst in dieser Nacht noch oder morgen nachholen wird, wozu er längst verpflichtet war. Aber sonst muss einer von uns hier aus Rom mitgehen. Kommt er dabei um? Ja, er kommt um. Er wird vergast, verbrannt. Dann hat das Feuer, das ihn auslöscht, wenn Gott die Sühne nur in Gnaden annimmt, vielleicht auch die Schuld unserer Obrigkeit getilgt. Die Idee des Papsttums... Wird Auschwitz überleben. Nicht um Auschwitz geht es jetzt. Die Idee des Papsttums muss rein erhalten bleiben in Ewigkeit. Selbst wenn sie... Also jetzt keine Silbe mehr. Kennen Sie Pius den 12. so schlecht? Ach, Pater General. Das Bild des Kardinals Pacelli hing über meinem Bett, seit ich 12 Jahre alt war. Seinetwegen wurde ich Priester. So sehr meine Mutter bat es nicht zu werden. Ich will den Rest der Nacht dafür beten, dass ich den Papst verkannt habe, dass er bis morgen Abend die Familien befreit hat. Ich bete darum. Ich habe Angst. Ich habe ein solches Grauen vor dem Lager. Sie machen sich schuldig, wenn Sie uns verlassen. Denken Sie nicht ans Heil der Kirche. Sie könnten keine Menschen mehr helfen. Hier kann ich auch nicht helfen. Ich habe es versucht seit mehr als einem Jahr. Ich war nur ein Schwätzer. Ich sehe noch eine letzte Chance, aber... Nein, ich darf das gar nicht sagen. Aber so reden Sie doch. Meine Herren, wer bin ich denn, dass ich zwei Priester zum Ungehorsam verleiten dürfte? Nein, ich darf nicht. Was wollen Sie damit sagen? Monsignore, wenn Sie sich mit Pater Ricardo für eine halbe Stunde nur des Rundfunks des Vatikansenders bemächtigen... Was heißt bemächtigen? Ich gehe doch in unserem Rundfunk aus und ein. Dann befehlen Sie, Monsignore, allen Priestern Europas, dem Beispiel des Prälaten Lichtenberg zu folgen und ihre Gemeinden von Narvik bis Sizilien zur Rettung der Juden aufzurufen. Ein Priester sollte sich anmaßen, anstelle seiner Heiligkeit zu sprechen. Ja, wenn der Papst vergisst, anstelle Christi zu sprechen... Aber das ist doch ruchlos, meine Herren! Der Papst selber würde dementieren. Bleiben Sie Realist. Wenn heute ein Stoßtrupp den Berliner Sender besetzte, um den USA und England angeblich in Hitlers Namen ein Friedensangebot zu machen, wie lange ließe Hitler sich den Betrug gefallen? Eine halbe Stunde? Eine ganze? Monsignore, ich denke an den Papst. Sie sprechen von Hitler. Da gibt es doch keine Parallele. Gewiss nicht, aber dementieren natürlich würden eben doch beide. Sofort. Ach so. Nein, Hitler müsste daran gehindert werden. Erst ihn beseitigen, dann die Rundfunkmeldung, die SS hat euren Führer ermordet, damit die Wut des Volkes... Das haben Sie schon einmal empfohlen, diesen Teufelsplan. Aber wir Priester, mein Herr, wir haben eben keine Möglichkeit, den Papst am Dementieren zu hindern. Ein Priester, lassen Sie sich das gesagt sein, hindert den Papst überhaupt an nichts. Absurd. Natürlich nicht, Monsignore. Obwohl jede Behinderung des Papstes selbstverständlich auch hier in unserem Falle automatisch von aller Welt der SS aufgebürdet würde, solange sie in Rom Opfer für Auschwitz festnimmt. Bitte, mein Herr, beenden wir sofort das Gespräch. Sie wollen doch in diesem Haus und mit Priestern nicht über Gewaltakte gegen seine Heiligkeit diskutieren. Das wäre ungeheuerlich. Monsignore, was unterstellen Sie mir? Unterstellen will ich gar nichts. Es genügt Ihr Hinweis. Alles, was im Augenblick gegen den Papst unternommen würde... Und ich wage nicht zu fragen, an was Sie dachten. Werde automatisch der SS aufgebürdet. Ich habe aber nie daran gedacht, Gewaltanwendung gegen die Person seiner Heiligkeit zu empfehlen, Monsignore. So? Das nicht? Aha. Aber Dementis über den Funk kann ja ein Priester schließlich dadurch schon verhindern, dass er den Sender des Vatikans vorübergehend zerstört. Dafür wollte ich sagen, Monsignore würde alle Welt natürlich die SS haftbar machen. Vor allem dann, wenn dieser Zerstörung ein angeblicher Rundfunkprotest des Papstes gegen die SS vorangegangen wäre. Pater General, in diesem Augenblick kann das die Rettung für Tausende, für Hunderttausende bedeuten. Die letzte Rettung. Allein, Pater Ricardo, kommen Sie an den Sender nicht heran. Und das beruhigt mich. Sie sind sehr müde und nervös. Bitte, bevor wir jetzt endlich etwas ruhen wollen, muss ich Sie noch allein sprechen. Monsignore, ich darf Ihnen danken und mich verabschieden. Leben Sie vorsichtiger. Sie werden mir, der ich für Sie beten will, obgleich ich Ihnen nicht folgen kann, diesen gut gemeinten Rat nicht verübeln. Gott mit Ihnen. Monsignore, ich danke Ihnen von Herzen. Graf, auf Wiedersehen, gute Nacht. Kommen Sie morgen früh zu uns, bevor mein Vater um 9 zum Papst geht. Ich komme gegen 8. Gute Nacht. Gott, Vater, ich kniee vor dir. Paternoster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu. Bitte ringen. Ricardo! Dieser Mann brächt es fertig, Sie und sich selbst der Hölle zu beantworten, indem er Ihnen mehr mit den Augen als mit Worten suggerierte, dass... Ich wage das gar nicht zu sagen. Das ist so fluchwürdig, so... Er suggeriert mir nichts, Pater General. Doch. Doch. Er suggeriert Ihnen, dass die Menschheit, die ganze Welt durch nichts so unversöhnlich gegen Hitler aufzuputschen ist, als wenn man seine Leibgarde, die SS des Meuchelmordes... des Mordes am Stellvertreter Christi bezichtigen kann. Sie lesen Gedanken, Pater General. Aber... Es sind nicht Gersteins Gedanken. Ricardo! Was? Gehen Sie! Sie wissen nicht, dass Sie wissen ja nicht, was Sie sagen! Ich zünde jetzt die Kerzen an. Wir gehen in die Kapelle. Sie wollten beichten. Sie müssen es. Warum folgen Sie mir nicht, Ricardo? Ich kann nicht. Ich kann nicht beichten. Sie müssen mir die Absolution verweigern, denn ich kann nicht bereuen. Verstehen Sie doch, Pater General, seit 3 Monaten, seit Rom von den Deutschen besetzt ist, hoffe ich, dass endlich SS und Vatikan blutig zusammenstoßen. Und nun geschieht das Grässlichste, was überhaupt geschehen konnte. Sie stören sich nicht einmal. Sie leben gemeinsam in der ewigen Stadt. Nur weil der Papst den Henkern von Auschwitz nicht verbietet, unter seinem Fenster die Opfer zu verladen. Ja, wissen wir denn, ob Gott dem Papst nicht deshalb einen Mörder schickt, weil er ihn nicht ganz verderben will? Ricardo, Sie versündigen sich grenzenlos. Der gesagt hat, ich bringe nicht den Frieden, sondern das Schwert, muss auch damit gerechnet haben, dass es einmal den Ersten der Seinen trifft. Und auch die Kirche muss das wissen, dass sie doch stets das Schwert benutzt hat. Soll ich mich entziehen, hochwürdiger Vater? Widerstehe nicht dem Bösen. Wenn dies nun unser Auftrag ist. Kein Soldat darf sich bewahren. Wieso ein Priester? Hat Judas sich verweigern dürfen? Er wusste, er würde in Ewigkeit verdammt. Sein Opfer war größer als das des Herrn. Ricardo, Judas hat den Vergleich mit Ihnen nicht verdient. Denn Sie wollen es tun und andere der Schuld bezichtigen. Nein, nein, nein, nicht ich. Jeder Mann, die ganze Erde würde Hitler und die SS anklagen. Und so muss es sein. So muss es sein. Sühnen würde ich deshalb doch auf Erden und vor Gott. Sie straucheln, aber Gott hält Sie noch. Hätten Sie sich mir sonst eröffnet? Weil ich es nicht allein kann, weil ich Sie brauche. Sie müssen am Rundfunk sagen, die SS sei der Mörder, weil der Papst die Juden habe retten wollen. Einmal durch unseren Funk verkündet, einmal bekannt, von Island bis Australien. Und für den Rest seiner Tage stände Hitler da vor allen Menschen, als der Widersacher der Schöpfung, der er ist, ihr verruchtester Auswurf. Niemand, kein Goebbels, kein Kardinal, könnten es glaubhaft dementieren, ehe die Krematorien von Auschwitz nicht erloschen sind. Helfen Sie, hochwürdiger Vater. Sie müssen helfen. Lassen Sie mich. Gehen Sie. Auswurf der Schöpfung, sagten Sie. Das trifft Sie selbst. Bereuen Sie. Weg. Mir aus den Augen. Oder kommen Sie zur Beichte? Ich kann es nicht ohne Sie. Wenn Sie nicht helfen, Pater General, dann muss ich auch für Sie beten. Gehen Sie! Gehen Sie jetzt, wenn Sie beharren in diesem verbrecherischen Wahnsinn! Gehen Sie weg, weg, hinaus! Mörder! Dann bleibt mir nur noch eines. Mitgehen. Ricardos verworrene Pläne entspringen tiefster Verzweiflung. Die Person des Papstes gilt der SS als unantastbar. Hitler hatte aus Furcht vor den Folgen eines Übergriffs strikten Befehl erlassen, den Klerus und die Kirchengüter unter allen Umständen zu schützen. Und der Papst ging in äußerster Zurückgezogenheit und unbehelligt von den Vorgängen unter den Fenstern seiner Wohnung der Arbeit nach. Jedenfalls, nicht wahr, hat doch Herr Hitler erst im September. Ach so, erst neulich? Ja, ganz vertraulich hat er dem Chef bestellen lassen. Er betrachtet die Bomber wie jede andere Waffe auch, nicht wahr? Die deutsche Reichsregierung habe diese Waffe zuerst in Anwendung gebracht und hoffe, den jetzigen Gegenstoß der Alliierten in Kürze ihrerseits mit höchster Schlagkraft zu vergelten, ja. Natürlich. Der Stolz verbietet Hitler, den Papst als Bittsteller ins Weiße Haus zu schicken. Ja, der Chef ist aber sehr gekränkt, wie immer, wenn man ihn als Vermittler abweist. Er schreibt doch so gerne Briefe an Mr. Roosevelt, nicht wahr? Er sollte an Hitler schreiben, Eminenz. Empörend, was der Herr Lunke mit den Juden sich hier sogar in Rom erlaubt. Ja. Ich hatte heute Nacht noch eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn. Er war entschlossen, die Deportierten zu begleiten. Ja, heilige Madonna, Graf, bewahren Sie Ihren Sohn vor einer solchen Torheit. Niemand hätte ihn davor bewahren können, Eminenz. Doch dann kam der Vertraute, den mein Sohn in der SS hat, und brachte den erlösenden Bescheid der Papst. Er habe endlich protestiert. So wurde mir Ricardo wiedergeschenkt. Protestiert? Ausgeschlossen. Der Chef hat doch nicht protestiert, Graf. Er kommt. Nein, davon weiß ich nichts. Aber ja, heute früh, er hat... Heiligkeit. Heiligkeit. Mein lieber Fontana, wir freuen uns, Sie zu empfangen, um Ihren Rat und auch den unseres ehrwürdigen Bruders zu hören. Herr Weizsäcker,

auch für die Juden, von denen viele schon bald vor Gottes Antlitz treten. Heiligkeit, Sie gehen. Bitte. Heiligkeit, in allem schuldigen Respekt vor dem, was Ihnen Schweigen auferlegt. Ich flehe Sie in Demut an. Ich bitte. Ja, glaubten Sie, wir wollten völlig kommentarlos uns diesen Frevel unter unseren Fenstern gefallen lassen? Pater General, bitte den Schreiber. Sehr wohl, Heiligkeit. Natürlich nicht. Selbst redend wird ein Aufruf bezeugen, dass der Papst mit höchster Anteilnahme den Opfern an die Seite tritt. Wir wollen das gleich tun. Niemand soll sagen, wir hätten das Gesetz der Liebe politischem Kalkül geopfert. Heiligkeit, nein. Der Bruder Schreiber. Heiligkeit. Zum Heiligen Vater dringt eindringlicher und mitleiderregender denn je. Der Widerhall des Unglücks, dass der gegenwärtige Konflikt durch seine Dauer noch ständig vermehrt. Das wird den Deutschen noch sehr leid tun, ja. Nachdem der Papst sich, wie man weiß, vergebens bemüht hat, den Ausbruch des Krieges zu verhindern, indem er die Leiter der Völker warnte, zu der heute so entsetzlichen Gewalt der Waffen zu greifen. Hat er es nicht unterlassen, von allen in seiner Macht stehenden Mitteln Gebrauch zu machen, um die Leiden zu lindern, die in irgendeiner Form Folgen des ungeheuren Weltbrandes sind. Mit dem Anwachsen so vieler Leiden hat sich die universale und väterliche Hilfstätigkeit des Papstes noch vermehrt. Semikolon, vermehrt, sie kennt, das ist gesperrt zu drucken. Sehr wohl, Heiligkeit. Sie kennt keinerlei Grenzen, weder der Nationalität noch der Religion, noch der Rasse. Auch der Rasse, Heiliger Vater. Ja, nicht wahr? Das ist ja brennend aktuell. Doch sollte man hier noch, wenn ich in Dankbarkeit und Demut anfügen darf, ergänzen. Ja, bitte. Diese vielgestaltige und rastlose Aktivität Pius des XII. Hat sich in diesen letzten Zeiten noch vertieft. Durch die nun auch in Rom, der ewigen Stadt, vorgenommene Verhaftung der Israeliten. Nein, Eminenz. Die wir... Nicht so direkt und nicht so detailliert. Das wäre ja schon eine Stellungnahme zum Kriegsgeschehen. Der Heilige Stuhl soll dem neutralen Geist eine Wohnstatt bleiben. Nicht so direkt. Also Schreiber, was kam bevor von Rom und von den Juden da direkt gesprochen wurde? Diese vielgestaltige und rastlose Aktivität Pius des XII. Hat sich in diesen letzten Zeiten noch vertieft durch, war das letzte Wort, Euer Heiligkeit. Nun sagen wir durch die erhöhten Leiden so vieler Unglücklicher. Eminenz, wir denken, das ist umfassender, als wenn wir nur die Juden hier erwähnen. Ja, das ohne Frage, ja nicht wahr, Heiligkeit? Umfassender gewiss. Wenn Sie da, liebe Eminenz und Bruder, schon unserer Wenigkeit gedachten, so wäre doch erst recht der Gebete aller Gläubigen mit Freude zu gedenken. Also Schreiber, möge diese segensreiche Tätigkeit vor allem durch die Gebete der Gläubigen der ganzen Welt... Heiligkeit. Was hatten wir gesagt? Durch die Gebete der Gläubigen der ganzen Welt? Ich dachte, wenn ich, Euer Heiligkeit, diese Formulierung höflich in Vorschlag bringen darf, ja. Die mit einmütigem Sinn und brennender Inbrunst nicht aufhören, ihre Stimme zum Himmel zu erheben. Ja, das ist sehr in unserem Sinne gut. Ja, wie sagtest du, zum Himmel zu erheben? Für die Zukunft noch größere Ergebnisse zeitigen. Und in Bälde den Tag herbeiführen, an dem das Licht des Friedens wieder über der Erde erstrahlt, die Menschen die Waffen niederlegen, jede Zwietracht und jeder Groll erlöschen und sich die Menschen als Brüder wiederfinden, um endlich in Rechtschaffenheit für das gemeinsame Wohl zusammenzuarbeiten. Punkt. Dieser Aufruf, Heiligkeit, wird die Verfolgten doch sehr trösten. Nun, Herr Minutant, noch immer nicht mit uns zufrieden? Heiligkeit, dieser Artikel, der mit keiner Silbe die Verhaftungen erwähnt, kann nicht als Hinweis auf die Judenfrage verstanden werden. Haben wir nicht expressis verbis von Menschen aller Rassen gesprochen, Graf Fontana? Dieser Aufruf, Graf, wird in die Geschichte eingehen, ja? Wir tun, was wir können. Pater General! Der Heilige Stuhl hat, wie Sie sehr wohl wissen, auch noch andere Mittel, um sich Gehör zu schaffen. Heiligkeit, sprechen Sie Hitler wenigstens an in einem Brief, den Weizsäcker ihm überbringen soll. Euer Heiligkeit haben, wenn ich in Demut daran erinnern darf, noch nicht unterzeichnet. Herr Minutant! Ricardo, bitte nicht den Judenstern. Nun vergessen Sie sich. Gehen Sie, entfernen Sie dies da. Was erlauben Sie sich im Angesicht des Heiligen Vaters? Blasphemie an einem Priesterkleide, Blasphemie! Heiligkeit, Sie unterzeichnen dafür Hitler eine Blankovollmacht, so mit den Juden zu verfahren wie seit je. Schweigen Sie, Heiliger Vater, ich bitte Sie in Demut, entlassen Sie den Minutanten. Im Namen der Opfer. Diese Anmaßung, dieser Ungehorsam, da mit dem Stern am Kleid der Diener Christi. Hier dieser Stern, den jeder Jude zum Zeichen, dass er vogelfrei ist, vom sechsten Lebensjahr zu tragen hat. Ich werde ihn so lange das tragen. Das wird er nicht tun. Wir verbieten ihm, verbieten an der Soutane, dies da. Ich werde diesen Stern so lange tragen, bis Euer Heiligkeit vor aller Welt den Mann verfluchen, der Europas Juden viehisch ermordet. Frevel und Torheit, nun gehen Sie endlich hinaus. Torheit, nein, Heiligkeit. Der König von Dänemark, ein wehrloser Mann, hat Hitler angedroht, er werde diesen Stern tragen, wie jedes Mitglied seines Hauses, wenn man die Juden in Dänemark dazu zwinge. Sie wurden nicht dazu gezwungen. Wann endlich wird der Vatikan so handeln? Da wir doch Diener der Kirche sind, die in der Nächstenliebe ihr oberstes Gebot erblickt. Im Gehorsam, im unbedingten Gehorsam erblickt der Jesuit das oberste Gebot, Herr Minutant. Ja, im Gehorsam. Vor Gott! Der sich der Stimme, nicht wahr, des Willens seiner Heiligkeit bedient. Gehorchen Sie. Was haben Sie gelobt als Mitglied der Gesellschaft Jesu? Eminenz. Eminenz, Vergebung. Gelobt nicht jeder Kardinal, getreu der Farbe seines Purpurmantels, bis zum Verlust des eigenen Blutes für seinen Glauben einzustehen. Unser Glaube, aber Eminenz, beruht auf Nächstenliebe. Gedenken Sie der Deportierten, wie Sie mich richten. Ich richte Sie nicht. Ich bete für Sie, ja, nicht wahr? Doch dieser Frevel da an der Soutane, nun gehen Sie doch endlich dem Heiligen Vater aus den Augen. Auf Ruhe in diesen Räumen. Ungehorsam. Protestantismus. Heiligkeit. Ich bitte mich zu entlassen, Heiligkeit. Sie bleiben, Graf. Sie sind geprüft genug mit diesem Sohn. Sie sollen nicht für seine Torheit büßen. Bitte, Heiligkeit, entlassen Sie mich. Sie bleiben, Punktum. Sie, Pater General, haften uns dafür, dass dieser Unfug da ein Ende nimmt. Gott schütze ihn, er weiß nicht, was er redet. Wir haben ihm verziehen. Natürlich kann er nicht ins Amt zurück, auch nicht nach Lissabon. Heiligkeit, bitte, bitte, heiliger Vater. Aber stehen Sie doch auf, Fontana. Das Benehmen Ihres Sohnes kann doch uns beide nicht entzweien. Non possumus! Es kann und wird nicht sein,